schliebend, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen. Und wir werden zu ihm kommen und wohnen.